Üben Sie nun. Sie hören Fragen. Was wurde im Dialog dazu gesagt? Reagieren Sie nach dem Signal und sprechen Sie frei. Danach hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Was meinte Hina, wenn sie sagt, Marco und sie sind Seelenverwandte? Seelenverwandte sind natürlich nicht wirklich verwandt, aber im Charakter ähnlich. Tehina ergänzt, ich hätte mein Zimmer nicht besser einrichten können. Und seine vielen schönen Bücher im Regal, die würde ich am liebsten gleich alle lesen. Das sind also zwei Aspekte, die die beiden als Seelenverwandte charakterisieren. Aufgabe 2. Warum sagt Ozan in der Mitte des Gesprächs, das sind halbe fantastische Neuigkeiten? Ozan interessiert, was die Behörde zu Tahinas Aufenthaltsstatus sagt. Die gute Neuigkeit, der Mietvertrag ist schon mal ein Schritt. Aber zum Job weiß er noch nichts Neues. So nennt er die fantastische Neuigkeit wenigstens eine halbe fantastische Neuigkeit. Später erklärt Tahina, dass auch das mit dem unbefristeten Job jetzt auch geklappt hat.